setzen und dann ist das Ruhe. Ich will nur meine Ruhe und Drogen konsumieren, sonst will ich gar nichts. Da ist jetzt noch mehr Polizeibeamter, wenn er aufgeht. Da geht nicht erst mal vom Motel jetzt konsumieren. Einfach da hoch bei der Trophy und zeig mal einfach das Gramm Heroin in den Schädel. Yeah!